Schritt zur Verdammt ist die Taufe. Bewegst dich stumm zu ihr. Der beste Weg zur Verdammt ist die Taufe. Kannst dich nicht wehren vor ihr. Der erste Schritt zur Verdammnis ist die Taufe. Der beste Weg zur Verdammnis ist die Taufe. Stumm schreitest du vor sie. Freier Wille siegt nicht mehr, kommt auf keinem Wind daher. Denke und fühle dich frei, denn dann bist du das, was du auch wirklich willst. Ich will frei sein.